der Winter, die Kälte ist groß am Leib, unsere Blusen, die schweißigen. Wir Kommunisten stapeln den Stoßholz am Subotnik, am Fleißigen. Wir Kommunisten stapeln den Stoßholz am Subotnik, am Fleißigen. Und diesen Schweiß, ihn heischt kein Geheiß, wir spenden ihn gerne und stolz. In unsere Waggons auf unserem Gleis verladen wir unser Holz. In unsere Waggons auf unserem Gleis verladen wir unser Holz. Die Arbeit ist schwer, die Arbeit ist schier zermürbend und ganz unentgeltlich. Doch arbeiten wir und schaffen hier ein Werk human und ganz weltlich. Doch arbeiten wir und schaffen wir ein Werk human und ganz weltlich. Das Holz zu verladen, das Räder wegjagen, damit es noch heut den Transport schafft. Durch unsere Steppen, das unsere tragen, in jede frierende Ortschaft. Durch unsere Steppen, das unsere tragen.